So, heute wieder mal ich im Studio, diesmal alleine. Alleine essen, ja, ja. Rolf hat momentan keine Zeit, deswegen machen wir einen Flurfunk. Und heute soll es mal um Bücher gehen, da ich nächste Woche nicht da bin. Ich habe auch mal Urlaub. Und deswegen hier die Bücherkritik im August. Hören Sie jetzt den Flurfunk im Schneckenradio. Unheimlich gehypt wird gerade das neue Buch von Charlotte Roche namens Schoßgebete, der Nachfolger von Feuchtgebiete. Und er beginnt auch mit einer Sexszene, die jetzt nicht erotisch ist, die aber auch nicht eklig ist, wie man das von Wellbeck kennt, die einfach nur langweilig ist. Und so ist das ganze Buch. Wolfgang Tischler hat auf Literaturcafé eine positive Kritik des Buches mal abgelassen, im Gegensatz zu den vielen, vielen Negativen, die es eigentlich so gibt. Das ist löblich, aber das Buch ist einfach nicht zu retten. Es ist einfach kreuzlangweilig, das habe ich schon gesagt. Aber wer die Autorin kennt, der weiß, was er von ihr zu erwarten hat. Sie ist bekannt geworden bei Viva 2 durch Interviews mit Leuten, die ein bisschen ausgefallen gewesen sind. Und die Interviews selber sind auch ausgefallen gewesen. Das heißt, es sind keine Standardfragen gestellt worden. Und das Interview war auch nicht so standardlangweilig. Immerhin. Allerdings hat für meine Verhältnisse Roche immer die gesamten Interviews dazu verwendet, auch sehr über sich selber zu reden. Und das finde ich immer das Langweiligste, was in, ja nicht das ganz das Langweiligste, aber so ein schlimmer Fehler, der in Interviews passieren kann. Sie sollten nicht dazu verwendet werden, dass der Interviewer selber nur über sich redet. Das passiert da. Und es passiert eigentlich in diesem Buch genauso. Wir haben also eine Hauptdarstellerin, die sich in Behandlung befindet, die Schreckliches durchgemacht hat, die unheimlich viel mit Sex zu regulieren versucht, aber das Ganze ist halt träge und dröge und es soll wohl irgendwie so nonkonformistisch sein, es ist aber eigentlich nur ätzend langweilig. Im Versuch, anders zu sein und nicht konservativ zu sein, entfacht das eine eigene Form von Langweiligkeit und Konservativität. Das Sprachniveau ist Roche-like auf Kinderniveau, das heißt, es kommen eigentlich überhaupt keine Fremdwörter vor. Das ist nicht weiter schlimm, weil wenn man sich eigentlich in deutscher Sprache unterhalten kann und mit deutschen Begriffen, die jedermann leicht verständlich sind, auskommt, finde ich das auch besser, als wenn man sich an Fremdwörtern vergreift, wo man schon wieder irgendwelche Leser und Zuhörer abhängt. Deswegen ist ganz gut, wenn man das in deutscher Sprache ohne Fremdwörter hinbekommt, aber die Sprache, die Roche hinlegt, das ist so eine Kindersprache. Also ein Erwachsener mit einer noch kindlichen Sprache, so ist das ganze Buch und das nervt. Weil da werden irgendwelche Begriffe erfunden oder neu in neue Zusammenhänge gepackt, das irgendwie so hip sein soll. Und diese gewollte Hipheit, der keine besondere Aussage zugrunde liegt, die einfach nur inhaltsleer ist, die ist nicht faszinierend. Vielleicht gibt es manche Leute, die auf diesem Niveau unterhalten werden müssen oder wollen und die was anderes nicht kennen, aber alle, die mehr kennengelernt haben, werden von diesem Buch enttäuscht sein. Keine Leseempfehlung. Auch keine Leseempfehlung sind die Krimis von Michael Kober, jetzt muss ich ablesen, und Volker Klüffel mit dem Kommissar Kluftinger. Das klingt lustig und es fängt eigentlich auch ganz lustig an. Aber die gesamte Story ist so konstruiert, so auf, also der Hauptdarsteller ist halt so ein Zausel, ein übergewichtiger Zausel, der auch nicht ganz klarkommt mit seinem eigenen Leben, auch sich so arrangiert hat, dass er nicht ganz zufrieden ist, aber halt seine Macken hat und oh, das hat man alles schon mal gesehen, das hat man alles schon mal besser zu hören bekommen. Das ist langweilig. Die Krimi-Geschichte sind betulich. Man muss halt nicht sonderlich intelligent sein, um das zu lesen. Man kann es halt, so ein Page-Turner. Eine Seite nach der anderen, zack, zack, zack. Ohne man kann zwischendurch was verpassen. Das ist vollkommen egal. Ist langweilig. Auch keine Leseempfehlung. Ich will aber nicht nur meckern hier. Sie singen jetzt ein Regenlied, ich singe jetzt ein Sonnenlied. Jawohl. Jetzt gebe ich auch noch ein paar Lesetipps. Was ich gerade lese, ist nicht unbedingt aktuell, aber interessant. Und zwar durchforste ich so diese Maigret-Romane von Georges Simenon, die neu aufgelegt worden sind vom Diogenes Verlag. Das ist ein bisschen teuer. Also pro Band zahlt man da, glaube ich, gerade 10 € und sie haben alle in ihrer Reihe aufgelisteten Romane. Das sind, glaube ich, alle Krimis außer die Erzählungen von Maigret. Also es gibt stinknormale Krimis und daneben gibt es noch Erzählungen. Und insgesamt hat er, glaube ich, 93 geschrieben, Simenon. Und im Diogenes Verlag gibt es eine Reihe, die die ganzen bloßen Krimis, die so ein bisschen auf das Kriminalistische abzielen. Also in dieser Reihe sind die halt drin und das sind halt 75 und die sind in einer eigenen Chronologie, also nicht ganz der, die dem französischen Original entspricht, zusammengestellt. Also wenn, bei Wikipedia kann man dann nachgucken, was die eigentliche Reihenfolge ist. Die im Diogenes Verlag, die ist nicht ganz die Originale. Und das sind halt Kriminalfälle, wo es halt ein bisschen auch um die Tragik des Geschehens geht und nicht bloß um die Auflösung. Die Auflösung ist auch knifflig. Die Bücher sind nicht so angelegt, dass man selber sehr gut vorausschauen kann, wer war es denn? Also es sind nicht so offensichtliche Zaunfallwinke dabei, sodass man von vornherein weiß, wer es war. Die Auflösung überrascht normalerweise den Leser doch einigermaßen. Dazu sind die Bücher schön kurz gehalten. Es sind nicht so elendig lange Wälzer, die das Thema irgendwann ausgelutscht haben, sondern klein, schön, kompakt. Es ist sprachlich gut. Es ist kurzweilig, gut geschrieben. Man kennt es vielleicht schon. Man sollte es trotzdem sich anpacken, wenn man kleine, gute Literatur zu schätzen weiß. Das ist es. Und wer sich noch in englische Gefilde traut, dem kann ich meinen Lieblingsschriftsteller wieder mal empfehlen. Ich habe im zweiten, dritten, ersten, ich weiß nicht, Flurfunk, seinen Film, den er geschrieben hat, also wozu er das Drehbuch geschrieben hat, empfohlen. Der läuft mittlerweile auch in Deutschland, alles koscher. In deutscher Übersetzung wahrscheinlich nicht so witzig wie das Original. Also wer das Original gucken kann, wer da drankommt. Lieber das Original gucken und wer es dann auch versteht. Das Deutsche ist bestimmt, naja, der jüdische Witz, der kommt nicht so unbedingt über, glaube ich. Zumindest wenn man die Vorschau so anguckt. Er hat aber auch dieses Jahr ein Buch veröffentlicht, und zwar The Death of Ellie Gould, der Tod einer öffentlichen Figur, die von seiner Familie und seinen Nachkommen so empfunden wird. Und es ist tragisch, es ist witzig, es ist ernst, es ist toll. Also es ist gut beschrieben. Es ist ein aktueller Mensch, der da was schreibt, der die Größe hat, heutige Zeit in Buchform zu fassen, sowas, was wir in Deutschland eigentlich gerade nicht haben, wenn man nicht auf Günter Grass zurückgreifen möchte. Ich verrate nicht zu viel, lesen es einfach. Das war's schon, schauen Sie demnächst mal wieder vorbei. In der nächsten Woche passiert hier wahrscheinlich nichts, da bin ich komplett weg. Danach wird's schwierig, aber danach kommt irgendwann die Musikbox wieder mit mir und Rolf. Wir wissen schon, was wir machen wollen. Wir wissen aber noch nicht, wann wir es machen wollen. Also seien Sie auf dem Laufenden. Schauen Sie mal wieder vorbei. Bis dann. Schönen Dank fürs Zuhören. Ciao. Dies war eine Produktion von schneckenradio.de.